Seit Tagen war über eine Neuregelung der umstrittenen Ein-Kind-Politik spekuliert worden. Jetzt wurden erste Details bekannt. Demnach dürfen Paare in Zukunft zwei Kinder haben, wenn ein Elternteil ein Einzelkind ist. Demografieexperten wie Lü Jiehua von der Universität Peking plädieren seit langem aus wirtschaftlichen und sozialen Gründen für eine Lockerung der Familienplanungspolitik. Eine Lockerung kann den Druck mindern, was das Verhältnis zwischen Jungen und Mädchen angeht. Und es kann in Zukunft helfen, wenn China rapide altert. Außerdem war die Geburtenkontrolle teilweise total extrem. Auch das muss nach und nach gelockert werden. Eine komplette Abschaffung ist aber noch nicht möglich. Chinas Familienplanungspolitik war vor über 30 Jahren eingeführt worden, um das Bevölkerungswachstum zu begrenzen. Sie ging vor allem in den Anfangsjahren teils mit brutalen Zwangsmaßnahmen einher, wie Zwangsabtreibungen und Zwangssterilisierungen. In den letzten Jahren waren die Regelungen bereits schrittweise gelockert worden. So durften bislang Stadtbewohner zwei Kinder haben, wenn beide Elternteile Einzelkinder sind. Diese Regelung wird jetzt auf alle Einzelkinder ausgeweitet, die heiraten. Auf dem Land ist es schon länger erlaubt, zwei Kinder zu haben, wenn das erste ein Mädchen ist. Als Teil seines Reformpakets will China auch das umstrittene System der Arbeitslager abschaffen. Dort konnten bislang Menschen bis zu 4 Jahre lang ohne Gerichtsbeschluss festgehalten werden. Rund 300 Lager soll es in China geben, mit bis zu 200.000 Häftlingen. Human Rights Watch in Hongkong begrüßte den Beschluss, die Lager zu schließen. Das stellt einen wichtigen Schritt zur Verbesserung der Menschenrechte dar, denn die Lager stehen seit Jahren im Zusammenhang mit Misshandlungen, seit den Kampagnen der Mao-Zeit bis heute. Auch das ARD-Hörfunkstudio Peking hatte in der Vergangenheit über schwere Misshandlungen und Folter in Arbeitslagern berichtet. Über ihre Abschaffung war seit langem diskutiert worden. Einen Zeitplan für die Schließung der Arbeitslager hat die Partei aber bislang noch nicht vorgelegt. Die KP beschloss außerdem, die Zahl der Delikte zu verringern, die mit der Todesstrafe geahndet werden können. In China werden laut Schätzungen jedes Jahr rund 3.000 Menschen hingerichtet.